Seinem Aufsatz von 1925 waren übrigens zur Illustration Ausschnitte aus absoluten Filmen Walter Ruttmanns beigegeben. Es hatte also noch gut 5 Jahre gedauert, bis der Weg vom absoluten Film zur absoluten Radiokunst zurückgelegt war. Was nicht daran gelegen haben kann, dass die entsprechenden Techniken nicht bekannt waren. Das erste Hörspiel, vermerkte die Zeitschrift Funk, wurde bereits im Oktober-November 1923 produziert. Von der Telefunken auf Schallplatte.